mit dem Kopf und weg mit der Schminke. Dann nimm das Tuch hier, reib die Augen dir frei. Zeig dein Gesicht, auch wenn's verweint ist. Es ging dir nicht gut, doch das ist vorbei. Jetzt hast du Simon, nun bist du geborgen. Und auch ohne Make-up kannst du sicher sein. Jetzt hast du Simon, er wird für dich sorgen. Denn was er wollte und bekam meistens Prügel als Dank. Jetzt hab ich Simon, nun bin ich geborgen. Mich schlecht zu behalten.